Okay, bitte schön. Gut, alles klar. Okay, ich fange an. Ja. Ja, guten Tag, mein Name ist Şenol Aydın. Ich bin auf dieser Station als Assistent Anästhetik und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Wenn Sie etwas nicht verstanden, verstehen oder etwas fragendes, Verstehen, ja. geben Sie mir bitte Bescheid. Okay. Zuerst frage ich ganz kurz zu Ihrer Person. Dann höre ich Ihren Beschwerden zu. Wie heißen Sie? Ich heiße Petra Schmidt. Petra Schmidt. Können Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, Petra mit P E T R A, Petra. Okay. Und der Nachname Schmidt, S C H M I D T, Schmidt. D-T, okay. Wie alt sind Sie? Entschuldigung, sind Sie weiblich oder männlich? Frau Schmidt, Frau Schmidt. Petra. Peter ist männlich, Petra ist weiblich. Okay, Frau Schmidt. Wie alt sind Sie? 29. 29. Wann sind Sie genau geboren? Am 14. Juni 1992. 90. 90. Okay. Wie schwer sind Sie? 62 Kilo. 62 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,71 Meter. 1,71 Meter. Okay, gut, Frau Schmidt. Was für Beschwerden haben Sie? Ja, ich habe seit 2 Tagen habe ich Bauchschmerzen. Und die sind aber in den letzten Stunden ganz schlimm geworden, ganz stark geworden. Wo genau sind die Schmerzen? So rechts im hier unten rechts im Bauch, und die waren anfangs waren sie mehr am Bauchnabel, da haben sie begonnen, aber dann zogen sie jetzt in den letzten Stunden nach rechts. Ja, rechts, jetzt sind die Schmerzen im rechten Unterbauch. Ja. Okay, einen Moment bitte. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Also ich würde sagen, gestern am ersten Tag waren sie so bei 4 bis 5, aber jetzt in den letzten Stunden bei 7, 7 bis 8. 7, 8. Okay. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sie sind eher dumpf oder stechende oder brennende. Sind mehr so dumpfe Schmerzen. Dumpf, Manchmal ja. etwas stärker, aber mehr so dumpf. Ja. Okay. Haben Sie gegen Schmerzen etwas eingenommen? Ein Schmerzmittel zum Nein. Beispiel? Nein, ich habe nur eine Wärmflasche genommen, etwas Wärme, Mhm. und das war gar nicht gut. Die Wärme hat das noch schlimmer gemacht. Schlimmer gemacht. Haben Sie Ihr Fieber gemessen? Fieber habe ich gemessen, aber erst vor 2 Stunden, weil ich so ein bisschen auch Schüttelfrost hatte. Und da hatte ich 38,6 im Mund. Im Mund. Wann haben Sie das Fieber gemessen? So vor 2 Stunden. Okay. Im Mund. Vor 2 Stunden. Okay. Sie haben schon gesagt, dass Sie Schwerfrost haben. Ja, hatte ich. Aber jetzt erst, seit einigen Stunden. Vorher nicht. Gestern hatte ich keinen Schüttelfrost. Okay. Ist Ihnen schwindelig oder übel? Windelig ist mir nicht, aber übel. Übel ist mir schon, aber ich habe bisher nicht erbrochen. Nicht ever. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Haben Sie etwas gegessen? Nein, in den letzten Stunden hatte ich keinen Appetit, da habe ich nichts gegessen, nur ein bisschen was getrunken. Okay. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gegessen, heute oder gestern? Nein, glaube ich nicht. Nö. Okay. Strahlenschmerzen in der Körperregion aus? Nee, die sind eigentlich nur im Bauch. Nee. Okay. Sie die Schmerzen haben um Nabel angefangen und dann in Haben beim rechten Nabel, Bauchnabel Unterarm gewandert. mehr in der Mitte angefangen und in den letzten Stunden sind sie so nach rechts gezogen. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Nee, im Augenblick so jetzt nicht. Ich fühle mich sonst auch immer eigentlich ganz gesund. So richtig krank bin ich eigentlich nie Okay. gewesen. Gibt es einen Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel bei der Bewegung werden die Schmerzen schlimmer, oder? Ja, ich gehe nicht gerne rum oder Treppensteigen war nicht gut zu Hause. Ich lege mich lieber hin aufs Sofa und ziehe die Knie etwas an. Okay. Das ist das Beste. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, das habe ich kein Problem. Okay. Schlafen Sie gut? Normal, ja. Die letzte Nacht habe ich nicht so gut geschlafen, wegen der Bauchschmerzen. Nur sonst schlafe ich gut. Sonst. Okay, verstanden. Haben Sie in letzter Zeit Apo zugenommen? Nein. Ich habe immer mein Gewicht in letzter Zeit gehalten. Okay. Schwitzen Sie übermäßig? Nein. Nein. Ich schwitze nur, wenn ich etwas Sport mache, sonst ich jogge etwas. Zweimal die Okay, Woche jogge ich. ist Eine das normal? Stunde jeweils. Da schwitze Okay. ich, aber sonst schwitze ich nicht viel. Okay, verstanden. Haben Sie irgendwelche chronischen Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Wie zum Beispiel Ich Zuckerkrankheit? habe im Frühjahr habe ich Heuschnupfen, ein bisschen Allergie auf Pollen. Auf was ist das alles? Birkenpollen und Gräser. Da muss ich dann manchmal ein Asthmaspray nehmen, aber nur im Frühjahr, sonst nicht. Okay. Heuschnupfen haben Sie gesagt. Wie äußert sich Ihre Heuschnupfen? Ja, Auf ich an der Nase kriege und. dann Augen, Tränen, Nase, aber manchmal auch etwas Luftnot, sodass, wenn ich dann joggen will, dann muss ich vorher ein Asthmaspray nehmen. Okay. Kennen Sie den Namen von Asthma-Spray? Das sind zwei verschiedene: ein Cortisonspray und ein normaler Asthmaspray, aber ich kann den Namen jetzt Ihnen nicht nennen. Okay. Sie benutzen diese Medikamente nur bei Bedarf, nicht regelmäßig. Nur bei Bedarf. Okay. Haben Sie noch andere Erkrankungen außerhalb von Asthma und Heuschnupfen? Ich vertrage Nüsse nicht so gut, die meide ich. Nüsse muss ich aufpassen, da kriege ich dann manchmal so ein Brennen im Mund und ein bisschen Ausschlag im Mund. Aber sonst, nee, sonst geht es mir gut. Okay. Haben Sie noch andere Krankheit? Nö, ich bin noch nie Nee. operiert worden, war eigentlich noch nie im Krankenhaus. Okay. Wann sind Sie operiert worden? Noch nie, noch Noch nie. nie. Okay. Sind Sie in letzter Zeit im Krankenhaus gewesen? Nein, noch, auch noch Nein. nie, heute zum ersten Mal. Okay, sehr gut. Nehmen Sie außer Cortison-Spray und Asthma-Spray noch andere irgendwelche Medikamente ein? Oder benutzen Sie? Nein. Nein. Okay, sehr gut. Sie haben schon gesagt, dass Sie Allergie haben gegen Pollen. Und haben Sie noch andere Allergie? Ja, Außer. nur gegen so ein bisschen gegen Nüsse. Okay. Also, sie äußert sich durch Ausschlag und Bauchschmerzen. Ja, Richtig? Nüsse ist mehr so brennen im Mund auf der Okay. Nierenschleimhaut. Und manchmal habe ich dann auch so Bläschen im Mund. Okay, brennen. Rauchen Sie, Frau Schmidt? Nein, nein, ich rauche nicht. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, aber nicht regelmäßig. Vielleicht mal am Wochenende ein Glas Wein, aber das ist selten. Okay. Nehmen Sie bitte nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Konsumieren Sie Drogen? Nein. Okay. Hat jemand in Ihrer Familie chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Zuckerkrankheit, Herzkrankheit oder Also Krebs? meine Mutter ist 56 Jahre alt. Sie hat Asthma, meine Mutter, und sie hat Arthrose im Hüftgelenk und muss wahrscheinlich bald operiert werden, bekommt bald eine neue Hüfte. Neue Hüfte. Okay. Und der Vater hat hohen Blutdruck, aber der fühlt sich wohl, der nimmt seine Medikamente und ist zufrieden. Es geht ihm jetzt gut. Ja. Wie alt ist Ihr Vater? 57. 57. Haben Sie Geschwister? Ja, einen Bruder, der ist 30 Jahre alt, der ist gesund. Gesund. Und eine Schwester, die ist 27 Jahre alt und die hat auch etwas Asthma, so wie ich, Heuschnupfen und auch im Frühjahr manchmal Asthma-Beschwerden. Okay. Ja. Haben Sie Kinder? Nein, ich bin nicht verheiratet. Okay. Sie sind ledig, richtig? Ja. Keine Kinder. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite bei einem Rechtsanwalt im Büro, Rechtsanwalt. bei einem Rechtsanwalt. Rechtsanwalt, okay. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Es ist anstrengend, aber es macht mir Spaß. Okay. Haben Sie Haustiere? Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere. Okay. Frau Schmidt, möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ich habe von meiner Seite alles gefragt. Was glauben Sie, was das ist, was das für Schmerzen sind? Mein Nachbar sagt, das kann mit der Galle zu tun haben oder ich denke eventuell Blinddarm. Kann es ja auch was anderes sein? Ich denke jetzt, dass Sie Blinddarmentzündung haben, aber das ist keine feste Diagnose. Okay. Das ist nur Verdachtdiagnose. Es muss noch körperliche Untersuchung durchführen und Ja. einige Laboruntersuchungen veranlassen. Okay? Ja, ist gut. Ja. Möchten Sie noch etwas sagen oder etwas Ja, fragen? ich hab schon für nächste Woche einen Termin zur normalen Vorsorgeuntersuchung bei der Frauenärztin. Aber ja, mal gucken. Okay. Ich kann jetzt genau sagen, ob Sie Ihren Termin gehen können. Und eine letzte Frage. Ich habe vergessen. Sind Sie in letzter Zeit im Ausland gewesen? Nein, das ist schon länger her. Jetzt bei Corona bin ich nicht viel verreist. Da bin ich nur in Deutschland kurz etwas verreist, aber nicht im Ausland. Okay. Haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Nein. Nein. Okay. Okay, Frau Schmidt. Das war es von meiner Seite. Okay. 5 Minuten brauchen Sie? Ja. Okay, machen wir 5 Minuten. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich, danke schön. Ja. Herr Schenol, bitte fragen Sie Ihre Patienten Frauenanamnese für die Differentialdiagnose. Differentialdiagnose sorayım abi. Frauenanamnese. Pardon, doğru sorman lazım. Evet abi, haklısınız. Und dizüri, polaküri, üretrolitiadit, aber nur differential diagnose, für die differential diagnose. Okay. Okay. Dankeschön. Okay. Ja, okay, Herr Halper, ich kann anfangen. Ja, bitte. Petra Schmidt ist 29-jähriger Patientin, die sich bei uns seit 2 Tagen beschwert, dumpf Bauchschmerzen im rechten Unterbauch. Laut der Patienten haben die Schmerzen peroumbilikal angefangen, aber dann sind im rechten Unterbauch gewandert. Sie beschreibt die Schmerzen dumpf, ich habe schon gesagt, und die Schmerzen würden bei 4, 5 von 10 auf einer Schmerzskala gestern, aber jetzt bei 7, 8 von 10. Und als Begleitsymptome sind der Patienten Übel und Fieber von 38,6 Grad aufgefallen. Und wo hat sie denn die Temperatur gemessen, das Fieber? Wo? 38,6. Und wo? Im Mund. Im Mund. Im Mund. Sublingual. Ja, sublingual. Okay. Des Weiteren berichtet die Patientin, die Schmerzen beim Treppensteigen schlimmer werden. Ja. Okay. Und vegetative Anamnese seit der Appetitlosigkeit und Dysomnie seit gestern. An Vorerkrankungen gab der Patient an. Gab die Patientin an, die Asthma zu haben. Und die Patientin hat keine andere Erkrankungen. Ist das ein dauerhaftes Asthma oder eher ein saisonales Asthma? Saisonal Asthma. Okay. Jahreszeitlich, nur im Frühling. Und dagegen nimmt die Patientin Cortison-Spray und Asthma-Spray. Die Namen sind nicht erinnerlich. Okay. Bei der Patientin keine Operation und Krankenhausaufenthalt bekannt. Und sie hat Rhinitis Allergica, die sich durch Augentränen und Dyspnoe äußert. Ja. Und gegen was ist sie allergisch? Heuschnupfen gegen Pollen. Gegen Pollen. Gräserpollen, hat sie noch andere Unverträglichkeiten oder Allergien? Ja, genau. Sie hat auch eine Nüsseallergie. Okay. Die zu Exanthem und Brennen im Mund führt. Okay. Hat sie eine auffällige gynäkologische Vorgeschichte? Ja, leider habe ich vergessen, die über gynäkologische Frage zu stellen. Gibt es Geburten, Schwangerschaften in der Vorgeschichte? Nein. Okay. Der Patient hat nicht gesagt, aber ich musste etwas mehr fragen. Ja, okay. Gut, also bei Frauen in dem Alter muss man natürlich auch immer möglichst gynäkologische Anamnese erheben und eventuell da auch noch schauen. Weil Ihre Verdachtsdiagnose, Herr Kollege, ist wie? Meine Verdachtsdiagnose ist akute Appendizitis. Ja, aber was könnten noch differenzialdiagnostisch in Betracht kommen? Ja, als Differentialdiagnose kommen Adnexitis, ja, und Ovarielle Torsion und Divertikulitis und Colitis. Okay, also Adnexitis muss man auf alle Fälle dran denken und gegebenenfalls durch ein gynäkologisches Konsil ausschließen. Ja. Eventuell noch eine entzündliche Darmerkrankung? Ja, es kann sein. Kann sein? Ne? Ich denke, es ist unwahrscheinlich, aber es gibt ein wenig Möglichkeit. Hat die Patientin diesbezüglich eine Vorgeschichte bezüglich Stuhlunregelmäßigkeiten oder Schleimauflagerung im Stuhl oder Anämie oder Gewichtsabnahme? Keine. Keine. Okay. Ja. Das haben Sie ja schon durch die Fragen eigentlich herausgefunden. Stabiles Gewicht, Stuhlgang, zumindest keine Auffälligkeiten. Okay. Ja. Gut. Ich denke, gibt es sonst in der Familie Auffälligkeiten bei den Eltern? Gibt es da eine auffällige Familienanamnese? Ja, genau. In der Familienanamnese fanden sich TEP, Cox-Arthrose bei der Mutter. Cox-Arthrose bei der Mutter. Cox-Arthrose bei der Mutter und arterielle Hypertonie beim Vater. Okay. Und sie hat zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Ja. Bruder ist gesund und Schwester hat leidet an Asthma und Heuschnupfen. Okay. Gut. Wie Patientin. Ja. Also die, Ihre Arbeitsdiagnose, Verdachtsdiagnose akute Appendizitis. Ist die Patientin nüchtern? In letzter Stunde hat sie nichts gegessen. Ja. So ist sie wahrscheinlich nüchtern. Ja. Gut. Was haben Sie jetzt vor zu untersuchen? Ich würde zuerst Vitalparameter überprüfen und das Blut abnehmen und dann Bauchuntersuchung durchführen. Körperliche Untersuchung. Und dann natürlich Abdomensonographie. Ja. Abdomenpalpation, körperliche Untersuchung, Labor, Anhängen einer Infusion. Die Patientin muss nüchtern bleiben, ja, darf nichts mehr essen und auch möglichst nicht mehr trinken, weil es kann ja sein, dass wir bald operieren müssen. Ja, okay. Sonographie des Abdomens und gegebenenfalls, wenn wir nicht sicher sind, vielleicht ein gynäkologisches Konsil. Ja, gut. Ja, würde ich sagen, bin ich mit einverstanden? Das können wir so machen. Kurz so mein Kommentar. Sie haben die Anamnese, finde ich, sehr gut systematisch erhoben. Vielleicht gut, die gynäkologische Aspekt ist etwas kurz gekommen. Da müssen Sie vielleicht noch darauf achten, dass Sie das noch vielleicht ein bisschen mehr erfragen. Ich denke mir, dass das auch gut geht und auch für eine Prüfung gut ist. Wenn Sie das schildern, versuchen Sie auch, das geht aber vielen so, Ihren Kollegen auch, versuchen Sie einfache Sätze. Nicht zu lange Sätze, das wird dann immer komplizierter, so das dann wieder zusammenzuführen. Also ruhig sagen, Frau Petra Schmidt ist 29 Jahre alt, 1,75 Meter groß, 62 Kilo schwer oder so, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Sie klagt seit 2 Tagen über Bauchschmerzen, anfangs umbilikal, um etwas medizinische Fachausdrücke zu benutzen, umbilikal und dann jetzt einstrahlend in den rechten Unterbauch. Sie hat febrile Temperaturen, 38,6, oral gemessen, also oder sublingual gemessen, oral gemessen, um kurz zu sagen, also nicht unter der Achselhöhle, sondern oral. Das ist ja auch verlässlicher. Und da eben immer probieren, noch ein paar medizinische Ausdrücke mit reinzubringen. Ne? Sie klagt über Inappetenz und etwas Nausea, so ein bisschen rein, oder Asthma, saisonales Asthma bronchiale, nicht, bei Heuschnupfen. Sie berichtet an chronischen Erkrankungen über saisonales Asthma bronchiale bei Pollinosis, um jetzt diesen Heuschnupfen, Pollinosis ist ja der Fachausdruck. So, wenn Sie das so bringen, wird das alles gut klappen. Das werden Sie gut schaffen. Wann haben Sie Ihre Prüfung? Am 26. Februar. Und wo ist die Prüfung? In München. In München, okay. Ja, ich habe da ein gutes Gefühl, dass Sie das gut schaffen. Vielen Dank. Versuchen Sie, bei Ihrer Systematik zu bleiben und lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Manchmal ist der Oberarzt ja sehr ungeduldig. Das war ich jetzt heute nicht. Aber sonst habe ich da ein gutes Gefühl. Vielen Dank, Herr Malko. Es war zwischendurch ein Kollege, der, glaube ich, Sie darauf hingewiesen. Ich hörte das nur, Differentialdiagnose hörte ich nur, glaube ich, Cholelithiasis oder so etwas. Natürlich kann man das auch noch reinbringen, aber das ist, glaube ich, jetzt was Differentialdiagnose angeht, reicht es, glaube ich, wenn Sie eine Differentialdiagnose oder zwei aufführen, in diesem Fall reicht das. Mehr braucht man, glaube ich, jetzt nicht. Ne? Okay. Ja, ansonsten so können wir das jetzt erstmal lassen. Und wenn sonst keine großen Kommentare oder Fragen sind, dann können wir das auch gern beenden. Ist es für Sie in Ordnung? Ist es okay für Sie? Ja? Ja. Gut. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg in der Vorbereitung. Und allen anderen auch, und einen guten Abend und eine gute Zeit.